Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Benütze Foto als Waffe. Es soll heute um einen gehen, der Anfang des 20. Jahrhunderts innerhalb der kommunistischen Bewegung für den Fortschritt des Form- und Stilbewusstseins gearbeitet hat. Um einen, der am Anfang einer modernen Typografie und Buchgestaltung stand. Um einen, der von sich sagen kann, das Prinzip der Fotomontage erfunden zu haben. Die Rede ist von John Heartfield. Die kommende Stunde soll sich um diesen John Heartfield drehen. So eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge begrüßt euch am Mikrofon Luke Hollowfield. Ja, Heartfield ist es gelungen, dass er eine Bildsprache gefunden hat, die die Leute schnell wahrgenommen und sofort verstanden haben, worauf er hinaus wollte. Und dazu hat er noch Aussagen, die zeitlos sind. Also der Kampf gegen Kapitalismus, gegen Ausbeutung von Armen, von Arbeitern und natürlich sein Engagement gegen Krieg, gegen den Faschismus insbesondere, das sind natürlich Themen, die damals hochaktuell sind und sich in gewisser Weise leider heute immer noch in einem aktuellen Licht zeigen. Und die Bildsprache, die er damals erfunden hat bzw. gewählt hat, hat es geschafft, dass sie sich durchgesetzt hat. Und wir haben ja schon zwei bekannte Montagen erwähnt, aber es gibt viele, die eben auch auf Plattencovern, T-Shirts und so weiter jetzt heute vielleicht einen etwas anderen Kontext haben, aber als Bilder nach wie vor bestehen. Das sagt Anna Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Akademie der Künste zu Berlin, und die Rede ist hier von John Heartfield. John Heartfield wird im Jahr 1891 als Helmut Herzfeld in Berlin geboren. Der Vater, Franz Held, wird im Jahr 1895 wegen Gotteslästerung zu einer Haftstrafe verurteilt, weshalb die Familie Deutschland verlässt, erst in die Schweiz, dann nach Österreich. Unter nicht geklärten Bedingungen verlassen die Eltern ihre Kinder, die daraufhin bei immer wieder wechselnden Pflegeeltern leben müssen. Um sich künstlerische Fertigkeiten anzueignen, muss sich Helmut Herzfeld in widrigen Bedingungen durchsetzen. Es war auch gar nicht so einfach für mich, nach Deutschland zu kommen, um als Buchhändler bei meinem Onkel Heinrich Heuss die Lehre anzutreten. Ich war aus Österreich kommend, aus Salzburg kommend, dorthin gelangt. In Salzburg war ich ein Waisenkind ab meines 8. Lebensjahres und habe nur die niedere Volksschule besucht. Später dann in Wiesbaden einige Klassen der Oberrealschule. Und dann kam ich zu diesem Buchhändler Heinrich Heuss in der Kirchgasse in Wiesbaden als Lehrling. Dort habe ich aber nur immer Scherls Magazin, Wochenmagazin und seine Zeitungen ausfahren, so einen kleinen Wagen ausfahren müssen. Und der Buchhändler-Lehrling ist nicht viel weiter gekommen. Aber er hat dabei einen Professor, nannte er sich, der hieß Hermann Bouffier und Unterricht in Malen und Zeichnen gab, kennengelernt. Und dieser hatte 8 Dackel und die durfte dann Helmut Herzfeld, hieß damals noch so, ausführen. Dafür durfte er dann später zuschauen, und wie gemalt wurde und sich alles abgucken, wie man es machen muss, dass man ein großer Maler wird. Und ein großer Maler wollte ich auf jeden Fall werden. Dann alle Schüler, wo 4 Schüler weggingen, seine Malschüler, dann durfte ich die Pinsel, alle ihre Pinsel bunten. Ich war ein besseres Dienstmädchen und weiter kam ich nicht in meinem Studium für zum Malen. Deswegen reifte in mir der Plan auszurücken und zwar nach München. München war damals eine weltbekannte Kunststadt. Es war die deutsche Kunststadt. Und da zog es mich hin. Ich wollte eine Prüfung bestehen, um in einer Kunstschule dort aufgenommen zu werden und richtig zu malen, zu lernen und Kunst zu studieren. Es gelang mir, allein nach München zu kommen und es gelang mir auch, die Prüfung in der Münchner Kunstgewerbeschule zu bestehen. Nach Beendigung meines Münchner Studiums ging ich nach Mannheim in die Papierverarbeitungsfabrik der Gebrüder Bauer, um dort als erster Zeichner zu arbeiten. Ich lernte dort den damals sehr bekannten Kunstschriftsteller Max Dery, der die Kunsthalle mitbegründete, kennen und ich machte damals die ersten Plakate und lernte sehr viel über Künste und Kunst, auch manche Künste, nämlich auch mich zu bereichern. Unter uns gesagt, niemals habe ich so gute Anzüge getragen wie damals. Nun ja, das ging mir recht gut und dann meine Absicht wurde vollbracht. Ich hatte so viel gespart, dass ich tatsächlich nach Berlin fahren konnte, um dort weiter zu studieren. An den Berliner Kunstschulen lehrten damals beliebte Kunstprofessoren, zum Beispiel Bruno Paul, Lovis Corinth, und an der Kunst- und Handwerkerschule in Charlottenburg Ernst Neumann. Den erwählte ich zu meinem künftigen Lehrer, da man bei ihm zum ersten Mal Aktzeichnen nach bewegtem Modell üben konnte. Neumann war mir ein sehr interessanter Lehrer und er ermöglichte mir, in seinem Atelier mit ihm zusammenzuarbeiten. So beteiligte ich mich an einem Preisausschreiben, das der Deutsche Werkbund damals für die Weltausstellung in Köln-Kalk machte. Es war dies ein Fries, der für die Automobilfirmen zu entwerfen war. Ich gewann diesen ersten Preis. Sein Bruder Wieland über Helmut Herzfeld. Mein Bruder ist klein, das Gegenteil von robust. Der Oberkörper ist vorwärts gebeugt. Die ganze Gestalt zeigt deutlich, dass sie nicht weiß, was Ruhe ist. Er kann grotesk, traurig, übermütig, abgehärmt, freundlich, jähzornig sein und aussehen. Aber nie profan leer. Er hat vielleicht nur einen durchschnittmäßig kritischen Verstand, aber ein kritisches Gefühl von solcher Stärke und Sicherheit, Eindeutigkeit und Empfindsamkeit, dass es sich in jeder Bewegung, jedem Blick widerspiegelt. Der Kopf ist stolz und ernst und stürmisch. Er trägt hochgestelltes, buschiges Haar, das je nach Witterung rot-golden glänzt oder lodert, manchmal müde an der Stirne baumelt. Erwähnenswert ist vielleicht, dass er keines der typisch gewordenen Künstlerbekleidungsstücke trägt. An meinen Bruder. Nichtige Zeiten des Bluts, der Augen und Hände Gerank, weckende Strahlen des Worts, meiner Schritte Wanderzelt nicht, dir, mein Bruder, gehört der Stern über mir. Du, aufwühlender Sturm, wenn mich Nebel begraben, Gewölk auf mir lastet und Wasserlinsen trüben der Iris See. Befreiender Zorn zuckt über dein Stirn geklüft, deiner Wimpern Gebüsch aufhängt mein Sturz in Erwachens gähnende Helle. Das Dynamit deiner Tränen sprengt Steinbrüche in mir, darauf Himbeeren leuchten in trägen Atems bittere Luft. Eidechsen meine Finger warnen, verkrampft an Gittern zu erlahmen. Bei deines gegeißelten Mundes, schlummer Glocke der Armut, bei deinen gekreuzigten Armen, die mich seiden gebettet, da, grinsendes Wrack, ich, fahl und beschmutzt, mich im Spiegel bespie, mir schmölze die Zunge, verkohlten die Lippen, würde mit verschränkten Gruße die Aussätzigen und Geächteten ich vor mir niederbeugen. Blutig schlösse sich dein Auge, wüchse zu Hornisse meiner Nächte. Nein, denn unsere Blicke, ruhlose Wildkatze deiner, der meine saugender Falter, sind vereint zu einem habichtswachen Flug. Unbegrenzt und stetig kreisend trage ich von fremden Widerständen über Sümpfe, verankerte Wipfel, Meeres- und Wüstenerwartung aus der Menschen kreisendem Getriebe dich hinweg zu dir. Aber du, erspähend den Maulwurf, wie Wiesen, Vertrauende, er zerwühlt, schmierige Ratten und Amphibien, die die arglosen Wasser vergiften, erlauschend die Quelle unter sandigem Sterbebett, den tonlosen Schrei eines Kindes durch asphaltener Deckenalb. Du reißt mit spaltendem Stoß, Erlösung sprühendem Anprall, mich hinab in den Schaum der epileptischen Erde. Von ihm zu reinigen, ihren Regenbogen gegürteten Leib, den mit gleichem Herzschlag nimmer müde freundliche Gebieter wir beschlafen. Ohne dich, mein Bruder, bliebe ich von ihrem Schoß verbannt, hätten nie der Sternbilder Mutterhände mich berührt. Doch Menschen, Länder, Wasser können uns nicht trennen. Meine Sprache ist das Echo deines Atems, schattengleich folgt meiner Spur, Talisman, dein Angesicht. Regen sendest du auf meines Lächelns Saaten, Glocken hänge ich in deiner Fäuste Turm. Lebende Panzer schützen wir einander vor entlaubenden Insekten, Gasen gärender Einsamkeit. John und Wieland, an die eigenen Wunder glaubendes Gauklerpaar. Keine Folter, John, kann deinen Zähnen unsere Fahne, blitzumgitterte Sonnenblume, je entreißen. Sieh, mein Haar umweht zu Knospen, die die Eisen stacheln, Daumenschrauben wandelt zu Lianen mein Betasten. Wein der Freundschaft trinkt der Mund aus wunden kalten Bajonetts, und es lähmt den Biss der Schlange meiner Stimme Urwaldhorn, bannend zu wiegsamer Blüte, schmalen Rachens Giftgezüngel. Ja, die Hölle hebt sich, flammende Tulpeninsel, sternwärts dir aus meinem Sein, dir, der mit der Heimat Sommerfäden mich in das Lebendige bindet. Unter ungeschlachtem, totschweißpressenden Himmelsstahlhelm wank ich zwischen hohen Mauern, kahlen, rot und feucht, endlos ohne Tor und Biegung. Doch wo mein verstörter Blick sich zum Messer will verschärfen, das in meine Brust sich senke, dort kommst, Harzgeruch durchdringt mich, sichtbar wachsend, du, mein Bruder, mir entgegen. Leicht zerbröckeln das Gemäuer deiner Arme. Dunkles Moos verdrängt der Wände Starnes, aus dem Mondschein steigen Königskerzen. Und Kastanien neigen, Ahorn, Schleierweiden, lautlos sich auf meine Schultern. Blau umspült dein Dasein meine Stirn, O John. Wieland Herzfelde, an seinen Bruder 1916. Helmut Herzfeld will Künstler werden. Dieses Ansinnen führt ihn über Wiesbaden und München nach Berlin, wohin ihm bald sein Bruder Wieland folgt. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern ist Zeit ihres Lebens eine Gemeinschaft produktiven Austauschs und enger Beratung. Helmut Herzfeld übt sich in Malerei, Grafik und Werbegestaltung. Irgendwann stoßen die Brüder Herzfeld auf eine Gedichtsammlung ihres Vaters. Erkennen erst jetzt, dass ihr Vater, Franz Held, ein sozialistischer Dichter gewesen ist, was sie in ihrer feindlichen Haltung gegen das Kaiserreich bestärkt. Helmut Herzfeld gestaltet für diese Gedichtsammlung seinen ersten Bucheinband. In Berlin bewegen sie sich in den Kreisen der Expressionisten, bewundern die Dichterin Else Lasker-Schüler, suchen Anschluss an die Künstler aus den Kreisen der Zeitschriften Sturm und Aktion. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs erschüttert die Naivität des künstlerischen Ansinnens. Die Herzfelds verachten den Krieg, versuchen sich ihm zu entziehen, wollen etwas gegen ihn unternehmen, wissen aber zunächst nicht wie. Der Erste Weltkrieg ist unterdessen der Anlass, dass aus Helmut Herzfeld John Heartfield wird. Das war eine Entscheidung im Ersten Weltkrieg, sich gegen den Großgott strafe England, also gegen die anti-britischen Äußerungen, da ein Zeichen zu setzen und gegen den aufkeimenden Nationalismus. Und ja, Heartfield hat seinen Namen erst sehr spät offiziell geändert, aber inoffiziell war er eben seitdem John Heartfield und hat seine Werke dann auch so unterzeichnet. Während sich Helmut Herzfeld künftig John Heartfield nennt, nimmt auch sein Bruder eine geringfügige Änderung seines Namens vor. Wieland Herzfelde, klingt wie Schnellzug und nicht nach Bummelzug. Im Berliner Café des Westens treffen sie unter anderem auf Johannes R. Becher, Gustav Landauer, Hugo Ball, Walter Benjamin, Franz Jung, Richard Hülsenbeck. Alle sie vereint die Ablehnung des Krieges. Entscheidender Impuls wird aber die Begegnung mit einem, der ebenfalls seinen Namen im antipatriotischen Sinne geändert hat, Georg Ehrenfried Groß, also George Gross. Seine Zeichnungen strahlen eine neue Art der Nüchternheit, Sachlichkeit aus. Sie sind roh und brutal, zeigen den Krieg, die Kriegsführer und die Profiteure so, wie sie sind, spitzen zu. Sie haben etwas Amerikanisches, zeugen von der Schnelligkeit und der Zerstörung, sind Satire und kalte Modernität. Wieland Herzfelde beschließt, den Zeichnungen von George Gross Publizität zu verschaffen. Über Umwege erlangt er die Lizenz der Zeitschrift Neue Jugend, die er ab Juli 1916, beginnend mit der Ausgabe 7, herausgibt. Neben den Zeichnungen von George Gross enthält die Zeitschrift Texte von jenen Literaten, die sich im Café des Westens getroffen haben. Die Gedichte, Prosatexte und Abhandlungen sind vom schwärmerischen Geist der Jugendbewegung und des Expressionismus getragen. Sie beziehen Stellung für den Frieden, und das heißt, verklausuliert und vorsichtig gegen den Krieg. Als es über den Jahreswechsel 1916-1917 zum Zerwürfnis mit dem Inhaber der Lizenz der Neuen Jugend kommt, gründet Wieland Herzfelde den Malik Verlag. Die Neue Jugend wird nun auf eigene Faust herausgegeben, auf die kaiserliche Zensur wird keine Rücksicht mehr genommen. Die beiden Wochenausgaben der Neuen Jugend, die im Mai und Juni 1917 erscheinen, redigiert Wieland Herzfelde von der Front aus, zu der er eingezogen ist. Hier geschieht jene Revolution, für die John Heartfield verantwortlich ist. Nicht nur verändert sich der Ton der Texte, die nun immer radikaler gegen den Krieg Stellung beziehen, den neuen Menschen verkünden, eine Sympathie zur Revolution erkennen lassen. Es sind vor allem Schriftbild und Gestaltung, die den Bruch mit aller bisherigen Tradition erkennen lassen. John Heartfield entwickelt aus Collagetechnik und einer kühnen Typografie einen neuen, bisher nie gesehenen Stil. Im Kopf der Zeitung wechseln die Farben Rot und Grün von Buchstabe zu Buchstabe. Schwarze Zeigefinger stehen zwischen willkürlich verrückten großen und kleinen Buchstaben, rote Fahrräder säumen ein Textende. Große blaue Kreise werden Gestaltungselement, ebenso wie fette schwarze Balken. Ein riesiger Totenkopf mit gekreuzten Knochen und einem schwebenden Zylinder, es schwirren Grammophon, Heißluftballon, Segelschiff, kleiner Sarg, Ballerina, Totenköpfe, Alltagsgegenstände. Dazwischen wie Slogans, Satzfetzen. Das einzelne Haus, am Kanalcafé, die Fabriken, Vorstadthäuser, Goldgräberbar, Spaziergang, Hinrichtung, Mord. Fotografie und Schrift kombiniert und immer wieder die Zeichnungen von George Gross. I'm willing to devote my meager strength. Das, was John Heartfield in den beiden letzten Ausgaben der Neuen Jugend erstmals ausprobiert, wird nach dem Ersten Weltkrieg systematisiert. Dazwischen liegt die Novemberrevolution. Heartfield wird Kommunist und Mitglied der KPD. Die alten Machthaber bestimmen auch das Geschehen in der Weimarer Republik. Die Gegnerschaft, auch gegenüber den neuen Verhältnissen, findet Ausdruck in den Zeitschriften Die Pleite, Der Gegner und Dada 3, später in der satirischen Zeitschrift der KPD, Der Knüppel. Hier wird das fortgeführt, was John Heartfield, Wieland Herzfelde und George Gross in der Neuen Jugend begonnen hatten. Im Juni 1920 initiieren John Heartfield, George Gross und Raoul Hausmann in Berlin die erste internationale Dada-Messe. Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Hacklins. Nehmen Sie Dada ernst, es lohnt sich. Dilettanten, erhebt euch gegen die Kunst. Dada ist willentliche Zersetzung der bürgerlichen Begriffswelt. Dada ist politisch. Dada steht auf Seiten des revolutionären Proletariats. Durch Dada verabschieden sich John Heartfield und Wieland Herzfelde von allen Resten der Sentimentalität und Innerlichkeit, die noch mit dem Expressionismus verbunden waren. Gleichzeitig will Heartfield seine Arbeiten von der Naivität des Züricher Dadaismus unterschieden wissen. Wenn auch verbunden mit großem Humor und Zynismus, so ist es ihm doch äußerst ernst. Die Systematisierung seiner Experimente führt ihn von der Collagetechnik zu seinen aufwendigen Fotomontagen. Ein Betätigungsfeld ist dabei die Gestaltung der Buchumschläge für den Malik Verlag. Also der Malik Verlag wurde von Heartfields Bruder Wieland Herzfelde gegründet. Und in erster Linie hatten die sozialistische und kommunistische Autoren im Programm, aber haben eben mit sehr viel Erfolg auch Leute wie Upton Sinclair oder Ilja Ehrenburg vertrieben. Und Heartfield hat eben wirklich es geschafft, auf den von ihm gestalteten Buchumschlägen eine ganz neue und sehr eindrückliche Bildsprache zu entwickeln, indem er also Typografie und Bild interessant kombiniert hat, immer Vorder- und Rückseiten in Bezug zueinander gesetzt hat. Und er hat wirklich es geschafft, durch diese Buchumschläge ein Rieseninteresse an den Publikationen zu generieren. Die hatten Auflagen von 100, 200.000, was natürlich riesig war. Und auch Kurt Tucholsky zum Beispiel hat gesagt, wenn ich nicht Kurt Tucholsky wäre oder Peter Panther wäre in dem Fall, dann möchte ich ein Buchumschlag im Malik Verlag sein. Also es war damit hat Heartfield sich sozusagen seinen Namen, als man würde heute vielleicht sagen, Graphic Designer gemacht. Aber es ging halt immer auch nicht nur darum, dass man Produkte schafft, die visuell jetzt ins Auge fallen und Aufsehen erregen, sondern eben auch um die Botschaft, die dahinter steckt, die man eben versucht zu verbreiten. Entscheidend werden dann die Arbeiten John Heartfields für die Agitprop-Abteilung der KPD. Für den Roten Frontkämpferbund gestaltet er das Signet mit der linken erhobenen Faust, die nicht zuletzt dadurch international zum Erkennungsgruß der Kommunisten wird. Ein wichtiges Betätigungsfeld werden Fotomontagen für die Arbeiterillustrierte Zeitung von Willy Münzenberg. Immer wieder gestaltet Heartfield Plakate für die kommunistische Partei. Also ich würde sagen, Heartfield stand der KPD sehr nahe, war also insbesondere sehr auf Thälmann-Linie und hat eben Plakate entwickelt, die wirklich auch grafisch Neuland betreten haben. Ganz bekannt ist dieses Plakat, fünf Finger hat die Hand, mit fünf packt sie den Feind. Auf dem Plakat ist eine große Arbeiterhand zu sehen. Die Geschichte, die sich dazu gehalten hat, ist, dass Heartfield also vor einer Fabrik stand und verschiedene Hände fotografiert hat von den Arbeitern und dann eben diese Hand letztendlich herausgesucht hat, die eben zupackend, aber auch bedrohlich ist. Die KPD hatte damals, 1928 war das der Listenplatz 5, den sie besetzt hat. Und insofern hat man hier also dieses, ich sag jetzt mal Wortspiel, fünf Finger hat die Hand, wählt Liste 5 von der KPD. Und das war einfach ein Plakat, was sich sofort sehr eingeprägt hat und eben auch nicht gezeichnet war, sondern Fotografie genutzt hat, was auch damals sehr außergewöhnlich war. Diese Plakatierungsaktion wurde damals von Harry finanziert und das Plakat war in Berlin wirklich überall, also nicht nur in Berlin, aber in Berlin gibt es ja so viele Fotos, die das dokumentieren, wo das überall zu sehen war. Und Heartfield selbst war auch gerade auf dieses Plakat besonders stolz, sage ich jetzt mal, und hat es auch immer wieder später in Ausstellungen präsentiert, insbesondere auf der Film- und Fotoausstellung in Stuttgart, wo er das also seriell auch übereinander geklebt hat. Und man hat dadurch ein ganz, es ist ein ganz toller Eindruck, der dadurch entsteht. Es handelt sich in der Regel für ihn darum, Fotos oder Fototeile so mit Text zu kombinieren, dass eine Aussage entsteht, die von den einzelnen Teilen nicht vermittelt wird. Manchmal kann sogar ein gewöhnliches Foto durch den Text derart ergänzt werden, dass etwas Drittes entsteht, etwa wie aus Ton und Wort ein Lied. Es kann auch umgekehrt sein. Das Bild ändert den Sinn eines Textes. Aber selbst wenn Text sich erübrigt, braucht Hartfields Fotomontage stets einen Gedanken, eine Idee. Sie ist eine grafisch-lineare Kunst, ein weltanschaulich-ästhetisches Zusammenwirken von Bild und Wort, zuweilen auch von Farbe. Übrigens hat Hartfield gelegentlich Gemälde und Zeichnungen für seine Montagen verwandt. Und in vielen Fällen mussten Verkleinerungen und Vergrößerungen wiederholt gemacht werden, bis die einzelnen Teile zueinander passten. Mit seinen Fotomontagen verabschiedet sich John Hartfield von einem bürgerlichen Kunstidealismus. Die Montage macht gesellschaftliche, politische Wirklichkeit sichtbar. Ihre Anordnung folgt einer Aussage, einem Urteil. Die Form ist dabei jedoch nicht willkürliches Instrument eines beliebigen Inhalts. Im Gegenteil. John Hartfield hat gerade darin etwas Genialisches, dass er akribisch nach der wirklich passenden Form der Aussage sucht. Die Montage macht sichtbar, was eine bloß abbildende Fotografie nicht ohne weiteres zeigen könnte. Sie stellt Zusammenhänge her, macht Konstellationen sichtbar. Benutze Foto als Waffe. John Hartfield entstellt das Gesicht von Kapitalismus, Militarismus und Faschismus zur Kenntlichkeit. Er macht die Herrschenden lächerlich, überzeichnet ihre Dummheit und Brutalität. Er verwendet avantgardistische Methoden, er arrangiert und manipuliert und ist dabei doch einer Art von Realismus verpflichtet. Also das Interessante ist bei Hartfield in seinem Umgang mit der Fotomontage, dass er eben manipuliert hat, aber gleichzeitig ist die Lüge, wie er es genannt hat, sichtbar. Das heißt, er vergrößert, er verkleinert, er setzt Dinge zusammen, die offensichtlich nicht zusammengehören, so dass man erkennt, okay, hier stimmt etwas nicht, aber der Kern ist erkennbar. Ich drücke mich jetzt vielleicht nicht besonders gut aus, aber es geht nicht darum, dass man wie in Photoshop, das möglich ist, Bilder manipuliert und dann ein etwas Neues erschafft, wo man sich fragt, okay, sieht das wirklich so aus oder wo fängt die Wahrheit an oder inwiefern ist es Dokumentation? Es geht Hartfield immer darum, ein Bild zu schaffen, was aus anderem zusammengesetzt ist, wo man aber noch erkennt, okay, hier zum Beispiel habe ich, wenn er Goebbels dargestellt hat, zusammen mit Hitler jetzt als Beispiel, hat er ihn immer extra klein dargestellt oder er hat bestimmte Dinge überzogen, bewusst hervorgehoben und Sachen zusammengesetzt, die einfach nicht zusammenpassen, um durch die Lüge, wie er es genannt hat, die Wahrheit sichtbar zu machen. Und das ist eigentlich sein Konzept, was er durchgezogen hat. Hier wird der Schleier fortgenommen und die Akteure werden erkannt, samt der Kulisse, vor der sie spielen. Diese rational kontrollierte Kunst, deren sinnliches Element immer auf den Charakter eines Mittels begrenzt bleibt, führt das Messer der Analyse ohne Erbarmen. Die Variationen wechseln, weil sich die Form des Widerspruchs geändert haben, aber nicht der Widerspruch selbst. Es ist dies auch nicht der Widerspruch irgendeiner Zeit oder irgendeiner Gesellschaft, gleichsam ins Komische transponiert, sondern der Widerspruch unserer Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft. Hartfield zeigt ihre Degeneration. Die Zerstörung des Menschlichen in ihr, ihre Rekannibalisierung. Es wird Mut zu Leben gemacht, auch auf dem Hintergrund der Verwüstung. Die Montagen und Plakate lassen uns nicht aus. Es wird nicht einfach sein. Es wird nichts geschenkt. Aber der Untergang behält keine Endgültigkeit. Eine der bewundernswertesten und schärfsten Arbeiten von John Hartfield ist eine Gemeinschaftsproduktion mit Kurt Tucholsky. Deutschland, Deutschland über alles, ein Bilderbuch von Kurt Tucholsky und vielen Fotografen, montiert von John Hartfield. Das Buch ist ein feister Schlag gegen den deutschen Nationalismus der Weimarer Republik. Ein Schlag gegen die Spießer, die Militaristen, die Bürokraten, den Biedermann, die Kapitalisten, die deutsche Kultur oder Unkultur. In diesem Buch sind Text und Bildmontage aufs Engste miteinander verwoben. Sie können nicht unabhängig voneinander funktionieren. Wir werden gnadenlos gezwungen, in die Fratze dessen zu blicken, was deutsch ist. Ein Bilderbuch von Kurt Tucholsky. Montiert von John Hartfield. Deutschland, Deutschland über alles. Axel Eggebrecht in der Weltbühne. Manchmal ist ein Buch so erstaunlich richtig und fertig, dass man sich wundert, warum hat es das nicht längst gegeben? So ist dies Buch. Ein Volltreffer ins Gemüt, wo es am vergesslichsten ist. Zwei Leute haben sich zusammengetan, ein ungewöhnlicher Kenner aller sichtbaren Scheußlichkeit und einer, der genau und hart, aber nicht sachlich grau, sondern lebendig rot über diese Scheußlichkeit zu reden weiß. Wort und Bild stehen nicht gegeneinander, sondern für und ineinander. Es ist weder Literatur noch Bilderbuch, beinahe eine neue Gattung. Es atmet und lebt und überzeugt uns. Hartfield, der Bildmonteur, Bildjongleur und, das ist wohl sein bestes Geheimnis, der Bildpedant, hat aus tausenden von Zufallsbildchen diese 150 oder 200 ausgesucht, die eine erschreckend vollständige Vision von Deutschland geben, wie er es sieht und wie wir es sehen müssten, wären nicht unsere Blicke faul und unsere Augen schludrig geworden. Kurt Tucholsky schreibt: Ich habe mit Hartfield zusammen in meinem Deutschland, Deutschland über alles versucht, eine neue Technik der Bildunterschrift zu geben. Eine Technik, der ich jetzt häufig auch in illustrierten Blättern begegne. Aber es sind Äußerlichkeiten, die man uns abgeguckt hat. Es kommt darauf an, die Fotografie und nur diese noch ganz anders zu verwenden. Als Unterstreichung des Textes, als witzige Gegenüberstellung, als Ornament, als Bekräftigung. Das Bild soll nicht mehr Selbstzweck sein. Man lehre den Leser, mit unseren Augen zu sehen, und das Foto wird nicht nur sprechen, es wird schreien. Thank you. Mit zunehmender Macht der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland wird immer mehr der Antifaschismus zu einem zentralen Thema der Fotomontagen John Hartfields. Aber es ist der Antifaschismus von Thälmanns KPD, das heißt einer stalinisierten Partei, das heißt Hauptfeind bleibt die Sozialdemokratie, das heißt der Faschismus gilt nur als Ausdruck des hinter ihm stehenden Kapitals. Der sezierende Blick Hartfields auf der einen Seite bekommt somit leider immer wieder auch Züge von unzulässiger Vereinfachung. Als die Nazis dann sozusagen zu einer realen Bedrohung wurden, hat er schnell versucht, auch, also erstmals hat er sich an den Sozialdemokraten abgearbeitet und dann mehr und mehr auf die Nationalsozialisten fokussiert und war dann sehr schnell auch auf einer Liste von Menschen, die eben nicht gewünscht waren und musste Ostern 1933 aus Berlin fliehen. Da wurde in seine Wohnung eingedrungen und er floh dann nach Prag, war dort einige Jahre, hat insbesondere für die Arbeiter Illustrierte Zeitung gearbeitet und fast jede Woche ein Titelbild gestaltet und musste dann von Prag aus weiterfliehen nach London, wo er sehr lange war, 12 Jahre bis 1950, und ist dann in die DDR zurückgekehrt. Die Zeit des Exils ist für John Hartfield davon geprägt, seine Arbeit unablässig in den Dienst des antifaschistischen Widerstands zu stellen. Unter den widrigsten Bedingungen arbeitet er weiter als Fotomonteur. In Prag gelingt ihm eine Provokation, die international für Schlagzeilen sorgt. Im April 1934 eröffnet im Prager Manes-Pavillon eine Ausstellung internationaler Karikaturen. Neben Arbeiten von John Hartfield sind dort Karikaturen von George Gross und anderen Karikaturisten ausgestellt. In den entstellten Visagen Hitlers und anderer führender Köpfe des Nationalsozialismus erkennen sich diese offentlich allzu sehr wieder. Die Nationalsozialisten versuchen, das Zeigen dieser Montagen zu unterbinden. Die Manes-Galerie hält stand, wird schließlich von der Regierung gezwungen, einzelne Montagen aus der Ausstellung zu entfernen. Hartfield reagiert, indem er den Vorgang der Zensur in weiteren Montagen verarbeitet und kenntlich macht. So erhält er weltweite Aufmerksamkeit. Er bekommt die Gelegenheit, seine antifaschistischen Montagen international auszustellen. Als die Nazis das Sudetenland besetzen, muss er erneut fliehen. Die Bedingungen des nun englischen Exils zwingen ihn zunehmend auch für den bloßen Broterwerb zu arbeiten. Also wenn wir jetzt über das Exil in England sprechen, gerade das war für ihn eine sehr schwierige Zeit, weil er natürlich in England zunächst einmal auch der Deutsche war. Ja, die Engländer haben da natürlich nicht immer so differenziert, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Er wurde erstmal, wie alle anderen auch, interniert als Enemy Alien, als feindlicher Ausländer und hat dann dort sich sehr stark im Kulturbund, das war ein Club von exilierten Künstlern in erster Linie, engagiert, hat dort Theaterstücke aufgeführt, hat Vorträge gehalten und hat sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, den Engländern, also dem nicht nur ein Programm zu machen für die deutschen Exilanten, sondern auch für ein englisches Publikum, denen er eben zeigen wollte, dass es in Deutschland auch eine aktive Widerstandsbewegung gibt und dass es sich auch lohnt, sozusagen sich für die deutsche Kultur einzusetzen und dass, wenn dann der Faschismus irgendwann überwunden sein würde, dass es sich dann lohnt, die Deutschen dabei zu unterstützen, eine Kultur wieder aufzubauen. Und das war so sein großes Anliegen. Aber es war in England eine schwierige Zeit. Er hat versucht, da als Fotomontagekünstler Jobs zu bekommen, hatte auch eine kleine Ausstellung, konnte ein paar Fotomontagen in verschiedenen Zeitschriften unterbringen, wie zum Beispiel bei Lilliput. Aber es fehlte einfach eine Konsistenz. Er hatte auch lange keine Arbeitserlaubnis und letztendlich hat er es dann geschafft, einen Job zu bekommen beim Verlag, der hieß Lindsay Drummond, und hat dort aber nicht nur politische Bücher gestaltet oder Biografien oder Dinge, die irgendwie mit seiner bisherigen Tätigkeit sich in Beziehung setzen lassen, sondern auch Bücher über Vogelbeobachtung, über Gartenbau, über alle möglichen Themen, wie man sich im Krieg Hühner hält. Also solche Bücher wurden da eben auch verlegt und für die hat Hartfield dann selbstverständlich auch hunderte von Umschlägen gestaltet. Das ist ein Teil seines Werkschaffens, was vielleicht jetzt weniger bekannt ist, aber mengenmäßig fällt das sehr stark ins Gewicht. Im englischen Exil wird John Hartfield schwer krank, Er muss gepflegt werden, muss über lange Phasen liegen, muss zwischenzeitlich fürchten, seine Sehkraft zu verlieren. Es ist die Krankheit, die John Hartfield zwingt, nach Ende des Zweiten Weltkrieges 5 weitere Jahre in England zu verbringen, obwohl es ihn mit großer Sehnsucht wieder nach Deutschland zieht. Im August 1950 kann er endlich nach Deutschland zurückkehren. Er geht in die DDR, die für ihn mit Hoffnung verbunden ist, denn er will sich weiter politisch betätigen, will seine Arbeit weiter in den Dienst des Widerstands gegen neu erstarkte Reaktion stellen. Die Hoffnung wird sich allerdings nicht ganz erfüllen. Also Hartfield war gut vernetzt, war zum Beispiel mit Bertolt Brecht gut befreundet und hatte eigentlich erwartet, dass er dort mit offenen Armen wieder empfangen wird, ist also mit seiner Frau Gertrud Tutti zurückgekehrt und hatte dann das Pech, sage ich jetzt mal, dass seine Kunst eigentlich abgelehnt wurde, als formalistisch betrachtet wurde und nicht unbedingt in das Konzept passte. Außerdem ist ja erst 1950 zurückgekehrt, also war zu lange für den offiziellen Geschmack, sage ich jetzt mal, als Westemigrant im Exil gewesen. Und als er dann zurückkam, ist es nicht so, dass man da auf ihn groß gewartet hätte. Es gab dann Stimmen, die sagten, wo ist eigentlich John Hartfield, was macht er? Und dann schließlich wurde er in den späten 50er Jahren auch in die Akademie aufgenommen, aber er bekam keine großen Aufträge und hat dann in erster Linie erstmal für das Theater gearbeitet und da auch sehr interessante Bühnenbilder geschaffen, aber nur noch wenige Fotomontagen und wenige, die jetzt, sage ich mal, auch an sein frühes Werk anknüpfen könnten. Er hat mal gesagt, ich hätte auch der Designer des Sozialismus werden können, wenn man mich nur gelassen hätte. Das war aber nicht der Fall. Es gab dann andere, wie zum Beispiel Wittkugel, die eben die offiziellen Pamphlete und so weiter gestaltet haben. Und Hartfield hat in erster Linie dann Theaterarbeit gemacht, Bühnenentwürfe und verschiedene andere Dinge, mit denen er sich mehr oder weniger über Wasser gehalten hat. Hartfields Bruder Wieland Herzfelde bemüht sich früh um eine Rehabilitierung und Historisierung der gemeinsamen Bemühungen vor und während des Krieges. Ende des Jahres 1966 eröffnet in der Akademie der Künste eine umfassende Ausstellung über den Malik Verlag, in dem die Arbeiten Hartfields im Mittelpunkt stehen. John Hartfield stirbt im Jahr 1968. Es ist eine Zeit, in der in Westdeutschland junge Linke die Geschichte der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik wiederentdecken und mit ihr auch die Arbeiten von Hartfield. In der Revolte von 1968 werden auch das Foto und die Fotomontage als Waffen neu entdeckt. John Hartfield hat darüber hinaus Schule gemacht. Jan Tschichold fasst die gestalterische Revolution Hartfields als Ursprung der modernen Typografie. Bestimmte Aspekte der Hartfieldschen Formensprache werden zu einem allgemeinen Standard und lösen sich damit auch von ihrem revolutionären Inhalt. Kann man vielleicht so sagen, also es gibt sicherlich gestalterische Ansätze, die sich auf Hartfield direkt ziehen, die inhaltlich nicht irgendwie auf derselben Linie sind. Bestimmt. Also ich würde sagen, der Erfolg der Methode, die er entwickelt hat und seine Bildsprache, die würde natürlich schnell auch von anderen aufgegriffen. Hartfield selbst hat viele Angebote in der Werbebranche bekommen, gerade folgend auf den Erfolg seines Plakats, über das ich vorhin schon gesprochen habe, hat aber eigentlich selber nie solche Angebote angenommen, sondern hat sich wirklich immer auf seinen Kernbereich, sage ich jetzt mal, die Buchgestaltung und die politische Fotomontage in der Arbeiter Illustrierten Zeitung insbesondere darauf festgelegt. Sagt Anna Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Akademie der Künste zu Berlin. Und ich füge hinzu, der Feind wird die Waffen, die wir auf dem Schlachtfeld verlieren, für seine eigenen Zwecke gebrauchen. Wie eine Waffe geführt werden muss, erkennen wir unterdessen nur, wenn wir sie konkret gebrauchen und auf die Bewegungen des Gegners ausrichten. Von John Hartfield ist einiges zu lernen, was diese Techniken betrifft. Seine Inhalte und Formensprache 1:1 übernehmen zu wollen, wäre töricht. Benutze Foto als Waffe. Thank you. Trompete der Verzweiflung brachten uns um den Verstand. Doch Leidenschaft und Ungeduld entfachen unsere Wut. Das Sirren der Protonen spüren wir in unserem Blut. Die Zeichen stehen auf Sturm. Das Warten ist vorbei. Wir schießen auf die Konformisten mit Farbe. Wer mehr über John Heartfield erfahren möchte, als Standard gilt die Heartfield-Biografie seines Bruders Wieland Herzfelde aus dem Jahr 1976. Der Ausstellungskatalog der Malik-Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste aus dem Jahr 1966 ist antiquarisch günstig zu erwerben. Die Akademie der Künste hatte ursprünglich geplant, diesen März eine John Heartfield-Ausstellung zu eröffnen, Titel Fotografie plus Dynamit. Ersatzweise ist unter dem Titel Cosmos Heartfield eine virtuelle Ausstellung auf der Homepage der ADK zu besichtigen. Über einen gewissen Eindruck geht diese Ausstellung nicht hinaus. Stattdessen will ich hier zwei themenverwandte Vorträge empfehlen. Am 7. Mai wird Michaela Ott aus Hamburg einen Vortrag über Revolutionsversuche in Gesellschaft und Kunst, Anarchismus, Bauhaus, Dada halten. Am 28. Mai folgt ein Vortrag von Steffen Händel aus Halle über die Geschichte des Malik Verlags. Beide Vorträge finden statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution und beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Vorträge werden live aus der ACC-Galerie Weimar gestreamt. Alle Informationen zum Bezug des Streams findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Musikalisch begleitend war zu hören Felix Kubin und wir hören abschließend einen Song von einer EP, deren Cover eine Fotomontage John Heartfields ziert, Discharge, Never Again. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Wutpilger, Streifzüge.